nicht gerne deutsche Aufschub mit genug. Sie kreuzt für ihren erneuten Hintertümmer den Betrug. Der Mauer der Frieden, der Völkerland im Land. Leid und Hass geschürt, Staaten angemahnt. Dein Heimund, Thronon, den Kaiser heraus. Die Trick mit Rüder und Hintermänner waren auf den Haus. Die Einwiesen betrogen, haben mit eigen Logik werden. Von eigenem Zerfall muss der Deutsche sterben. Kein Bühne und politischer Verrat mit schwarzer Hand den Krieg beginnt. Du hast das harte Kult. 1914, Weltenbrand. Die deutsche Linie erfalle. 1914, die Weltenbrand. Soldaten schreien, fallen. 1914, Millionen Opfer wollen von ihnen gefordert. 1914, Millionen Tod wollen auf ihr Konto beordert. Millionen